Hallo und herzlich willkommen zum 11. News-Podcast im Jahr 2018. Die neuen Folgen bei ProSieben Max sind gestartet. Wir werden natürlich gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber zunächst möchte ich heute noch vorstellen, dass auch Lasse mit dabei ist. Hallo Lasse. Hallo. Genau, wir sind heute zu zweit, bestreiten heute den News-Podcast zu zweit. Nachdem Lasse und Olli das letztes Mal zu zweit gemacht haben, habe ich gesagt, nee Olli, das war nicht so gut, ich muss dich heute mal ersetzen. Nein, lieben Gruß an alle, die heute nicht mit dabei sind. Ich hoffe, wir werden das auch zu zweit gut über die Bühne bekommen. Ja, und starten dann direkt auch durch mit dem Anime in Deutschland. Da geht's natürlich nur um die neuen Folgen, die jetzt bei ProSieben Max gestartet sind. Am 19. Oktober ging es los mit dem großen Detektiv Conan Marathon, wo fünf Conan-Folgen gelaufen sind. Zwei alte Folgen, der stumm zurückgelassene Beweis Teil 1 und Teil 2. Und danach Teil 3 bis 5 in der Deutschland-Premiere, TV-Premiere, alles-Premiere. Ja, und im Anschluss dann noch, quasi Anschluss um 20.15 Uhr lief noch die Episode 1, der geschrumpfte Meisterdetektiv bei ProSieben Max, also ein richtiger Marathon. Und seit dem 22. Oktober läuft jetzt eben Detektiv Conan montags bis freitags ab 18.20 Uhr bei ProSieben Max. Manchmal 18.25 Uhr, 18.30 Uhr, wir sagen lieber 18.20 Uhr, wenn man da vorm Fernseher sitzt, hat man nichts falsch gemacht. Die Folgen sind natürlich auch, für alle, die jetzt schon fragen, ich sehe jetzt schon die Kommentarschreiber, die Kommentare verfassen, die Folgen sind auch zwei Wochen lang in der Mediathek verfügbar. Episode 1 war damals leider nur eine Woche verfügbar, warum auch immer. Wahrscheinlich wurde das als Spielfilm gewertet. Ja, ist auf jeden Fall nach einer Woche leider schon verschwunden. Die Folgen sind aber zwei Wochen lang immer in der Mediathek abrufbar. Also falls ihr eine Folge im TV verpasst haben solltet, schaut in der Mediathek nach oder schaut einfach generell in der Mediathek. Da macht ihr nichts falsch. Ja, wie gefallen dir denn die neuen Folgen? Also ich bin bisher doch ziemlich begeistert. Es war ja für viele Fans ein bisschen harter Einstieg teilweise, auch mich, weil wir hatten zwar erst den Marathon, der war schön, aber dann gleich die ersten Folgen gab es ja so ein bisschen die erste Kontroverse, kann man so sagen, mit der Stimme von Ayumi, die mir tatsächlich auch nicht gefallen und bis heute nicht gefällt. Das heißt, das war erstmal so ein bisschen leider ein schwerer Einstieg und dann gab es ja noch diese ganzen anderen Problematiken, die uns als Fans beschäftigen, aber trotzdem von der Synchronqualität her gefällt mir diese neue Staffel insgesamt sehr, sehr gut. Das hat man schön gemerkt bei diesem Marathon, fand ich, dass als es dann von 333 von damals zu 334 übergegangen ist, hat man den Übergang anhand der Synchronqualität jedenfalls nicht so deutlich gemerkt. Da gab es jetzt nicht einen riesigen Bruch, wo man jetzt sagen würde, oh, das waren jetzt aber 12 Jahre. Und das fand ich sehr schön. Ja, da stimme ich auch absolut zu. Also jetzt ist es immer noch der gleiche Witz in den Episoden vorhanden, also in der Synchronisation, dass Conan halt Games zocken geht oder was weiß ich was. Es ist halt einfach schön, wie früher quasi. Der Unterschied besteht natürlich im japanischen Opening, japanischen Ending. Da merkt man den Schnitt dann natürlich doch. Vor allem, weil bei Episode 332 und 333, also den beiden alten Folgen, noch das deutsche Opening zu hören war, wie es halt früher immer der Fall war. Und dann natürlich das japanische erstmals kommt. Da merkt man den Bruch natürlich schon, aber anhand der Synchronqualität und Synchronstimmen und sonstigem merkt man den Unterschied eigentlich überhaupt gar nicht. Also da war ich auch sehr positiv begeistert. Ebenfalls weniger begeistert war ich tatsächlich auch von Ayumis Synchronstimme. Julia Meinen steht ja leider momentan nicht zur Verfügung, deswegen hat Tanja Schmitz die Rolle derzeit in der Staffel 5 übernommen. Und ja, es gab da wirklich, ja, ich will nicht sagen fast einen Shitstorm dazu, aber ja. Also ich kann verstehen, dass man die Stimme nicht gut findet, aber man sollte doch versuchen, das nicht allzu negativ in den Vordergrund zu stellen. Ich meine, ich kann durchaus, also ich verstehe, dass man mit der Stimme vielleicht nicht zufrieden ist, aber ich habe durchaus auch in den Folgen, wo sie bisher zu hören war, erkannt, dass man damit noch arbeiten kann und dass sich das vielleicht im Laufe der Staffel noch einpendeln kann. Ist natürlich auch schwierig, für jeden Synchronsprecher immer schwierig, wenn man eine bestehende Rolle mit einer bestehenden deutschen Synchronisation übernimmt und jetzt quasi eine andere Synchronstimme dafür, naja, da drauf basteln muss, das ist immer schwierig und alle Fans wollen immer, immer, immer das Original haben, egal was es für eine Stimme ist. Ja, ist klar, dass das schwierig ist. Ich finde, sie macht ihre Rolle, ja, dementsprechend ganz in Ordnung. Ja, es ist wie bei so vielen Dingen bei diesem Aspekt auch mal wieder sehr wichtig, dass man einfach eine gemäßigte Position einnimmt und nicht, ich habe ja jetzt viel in Diskussion, hat man viel von beiden Seiten, von beiden Extremseiten gehört, von wegen, das ist super schlecht, die muss sofort ersetzt werden, was natürlich nicht passieren wird, weil die Folgen sind schon großteils mit ihr synchronisiert, also das kann man sich komplett vergessen. Auf der anderen Seite muss man das aber auch nicht komplett schönreden und sagen, ach, das war doch toll, man gewöhnt sich dran. Dieses, man gewöhnt sich dran, ja, das ist, man gewöhnt sich an alles. Aber ich finde, ihre Leistung war nicht sonderlich gut. Sie hat nicht gut reingepasst, aber da ist Potenzial. Sprecher grooven sich immer in eine Rolle rein. Und zum Beispiel der Sprecher von Genta hat ja auch in den ersten Folgen, was auch viele gesagt haben, in den Takes immer mal wieder Unterschied drin gehabt und war nicht so durchgängig eine Leistung, sondern das, die Charge hat sich immer so geändert. Und man muss einfach so eher einem, ich finde, man sollte eher eine mittlere Position einnehmen, gerade in so einer frühen Phase der neuen Folgen, wo man sagt, ja, bisher war es nicht so toll, aber ich bin offen dafür, dass sie sich noch verbessert und sie kann sich verbessern, das geht. Und das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass das Beispiel dafür ist, Oliver Bender, der ja in Film 21 übergangsweise Heiji übernommen hat. Und da hat ja im ersten Trailer jeder gesagt, oh, der ist ja richtig schlecht als Heiji. Das war furchtbar. Und dann im Film, wo es dann länger synchronisiert wurde und wo er dann mehr sprechen durfte, haben dann alle gesagt, ach, das war doch eigentlich ganz in Ordnung dafür. Und diesen Wandel muss man ihr auch zugestehen innerhalb der Serie, innerhalb der nächsten Folgen, ohne jetzt irgendwas schön zu reden, was bisher war. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also Synchronstimmen sind immer, also Wechsel bei Synchronsprechern, wie ich das schon sagte, sind immer schwierig, muss man dann sehen. Genauso hat ja auch die Stimme von Yamamura gewechselt oder Yamamura, wie es so schön hieß. Oh. Ja, finde ich jetzt auch nicht sonderlich gut, aber ja, meine Güte, man sollte nicht immer so ein großes Fass aufmachen, wo halt, also aus der Mücke keinen Elefanten machen. Um dieses Wortspiel zu benutzen. Ja. Dafür, wo wir auch bei neuen Stimmen sind, aber Frank Jaczynski, der ja schon zum Film 20 die Rolle des Professor Agasa von Rüdiger Evers übernommen hat, macht auch weiterhin einen guten Job und da sind sich auch viele Fans einig, dass er ein guter Nachfolger als Sprecher ist. Das sehe ich auch tatsächlich so. Und ansonsten machen natürlich auch alle großes Kino, Tobias Müller, Juliana Jakobay, Dirk Hengstler und wie sie nicht alle heißen, also wirklich sensationell, es fühlt sich tatsächlich an wie früher mit halt ein paar kleinen Nebenwirkungen, sage ich mal, die sich aber auch nicht vermeiden lassen, weil was soll man Großes machen, die Synchronisation ist ja an sich schon gut und auf jeden Fall deutlich besser, als wir es noch bei einem anderen Synchronstudio, um das mal so zu sagen, hatten. Also hier merkt man in den letzten Jahren, Monaten, Jahren auf jeden Fall einen deutlichen Aufwärtstrend und die Synchronisation ist gut. Man kann sie immer noch verbessern. Das ist überall so. Aber ich finde es insgesamt astrein. Und wir hatten ja neulich übrigens auch Tobias Müller, der war ja bei uns auf dem Discord-Server aktiv. Also falls ihr dort noch nicht seid, connennews.org/discord könnt ihr jetzt beitreten und hat dort mit uns ein bisschen geplaudert und wollte wissen, wie wir denn die neuen Folgen finden und konnten wir eben diverse Fragen stellen. Also es war wirklich sehr informativ, da auch er hat natürlich das Fan-Feedback bekommen und wir konnten ihm natürlich auch in gewisser Weise dann Fragen stellen, Hintergrundinformationen erlangen und so weiter und so fort. Wird bestimmt demnächst wieder mal so eine Aktion geben, also dort immer gerne mal vorbeischauen auf unserem Discord-Server, ja. Ansonsten gibt es noch zu den neuen Folgen diverse Previews und diverse Trailer in der ProSieben Max Mediathek, beziehungsweise einen Trailer gibt es, den gibt es auch nicht in der Mediathek, sondern einen TV-Trailer, der veröffentlicht wurde, bevor die neuen Folgen gestartet sind. Den fand ich auch sehr schön. Gab natürlich auch dort wieder Kritik, dass er ein bisschen zu unemotional ist und so weiter und so fort. Aber ich fand es schön, dass man mit einem TV-Trailer auf die neuen Folgen hinweist, dass sie eben entsprechend starten. Und ja, in der Mediathek gibt es dann auch noch einige Previews, hatte ich ja gerade schon gesagt, zu kommenden Folgen. Konnte man schon vorab auch in die ersten neun Folgen reinhören und man kann sich dort auch schon die Synchronstimmen von Heiji, Kazuha und weiteren Personen anhören, die noch nicht aufgetreten sind. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zu den Gosho Aoyamas Collection of Short Stories, das ja bald bei Kaze auch erscheinen wird. Das ist ja eine Sammlung von OVAs, ja, sonstigen Spin-Offs zu Detective Conan aus der Reihe oder von Gosho Aoyama. Da ist das Making-of, das ja bisher ein bisschen auf der Kippe stand, ob das auch mit dabei ist. Das soll offenbar mit dabei sein. Wurde auf Anfrage noch nicht bestätigt, aber offenbar ist das tatsächlich mit auf der DVD und eventuell Blu-ray mit enthalten. Die DVD wird ab 12 eingestuft sein und bisher steht nur etwas von einer DVD dort, von Blu-ray ist bisher nichts zu lesen. Mal sehen, was sich da noch entwickelt. Eventuell wird sie auch auf Blu-ray erscheinen, da es allerdings etwas älter ist, kann ich auch verstehen, dass es nur auf reicht, wenn es nur auf DVD rauskommt. Ja, genau. Soweit ein paar neue Informationen dazu. Gleichermaßen also Titel, Inhalt bekannt. Ja, mal sehen, was uns da so Schönes erwartet. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da gibt es nämlich eine brisante Meldung, die nicht den Manga intern betrifft, sondern mehr das Außen drumherum. Nämlich bekommt Detective Conan nach über 17 Jahren einen neuen verantwortlichen Redakteur. Denn Steffen Hautog, den ihr bisher in allen Manga-Bänden als verantwortlichen Redakteur vorne drin gelesen habt, den ihr vielleicht auch schon mal auf Messen kennengelernt habt, so wie wir durften ihn ja schon mehrfach kennenlernen, Interviews mit ihm führen, wirklich eine sehr nette Person, wird in Zukunft nicht mehr der verantwortliche Redakteur von Detective Conan sein. Stattdessen wird jetzt Marco Walz diese Rolle übernehmen und der verantwortliche Redakteur von Detective Conan sein. Detective Conan Weekly wird in Zukunft von Michael Peter und von Marco Walz zusammen übernommen. Also es gibt hier bei beiden Projekten einen entsprechenden Wechsel. Und ja, an dieser Stelle kann ich nochmal sagen, also Steffen ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, sehr freundlich, immer zuvorkommend. Wir hatten sehr, sehr guten Kontakt mit ihm. Vor allem Kevin hatte mit ihm vielfach geschrieben, diskutiert, geplaudert. Ist natürlich super bitter, dass er jetzt aus der Detective Conan-Reihe ausscheidet und auch sonstigen Projekten ausscheidet. Personalveränderungen sind ja genauso wie Synchronsprecherwechsel immer schwierig. Dennoch wünsche ich Steffen Hautog weiterhin alles, alles Gute und ich wünsche natürlich auch Marco Walz und Michael Peter bei den neuen Aufgaben, die sie jetzt bekommen, ein gutes Händchen und hoffe, dass alles so kontinuierlich weitergeht wie bisher. Genau, so viel dazu. Der neue Sonderband Aufgewacht Kogoro, der jetzt erscheint, wie auch immer. Ich glaube, der ist schon erschienen, wo wir natürlich auch noch einen gesonderten Themenpodcast zu machen. Es wird tatsächlich der letzte Detective Conan Band sein, in dem dann Steffen Hautog vorne abgedruckt sein wird. Danach wird dann Marco Walz dort zu lesen sein, so zumindest die aktuelle Lage der Dinge. Ja. Was ja auch ganz passend ist, weil diese Sonderbände, die Steffen Hautog ja auch mit quasi aufgestellt hat oder möglich gemacht hat, sind natürlich deutschland-exklusive Sonderbände bzw. solche Kompendien ja schon fast an der Decke her. Die deutschland-exklusiv existieren, sind ja nicht nur bei Detective Conan oder so, sondern auch im deutschen Manga-Markt allgemein ja etwas sehr Einzigartiges, so wie ich das bisher wahrgenommen habe. Und das ist erstmal schon toll. Und zum anderen natürlich können wir ihm auch gar nicht genug dafür danken, dass zum Beispiel, was wir ja schon öfter erwähnt haben, dass Kevin und ich bei der Fallauswahl und Kevin natürlich auch noch viel mehr in den deutschen Sonderbänden durch die Zwischentexte, die von ihm stammen, dass da quasi Fans einer Serie maßgeblich an einer richtigen Veröffentlichung, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Fanprojekt so ein bisschen online, sondern wirklich richtig printmäßig angedruckten Werken quasi so einen Beitrag leisten konnten, Was auch wirklich, das ist nichts Selbstverständliches alles. Und auch allein der große Fankontakt allgemein, das ist auch nicht unbedingt was Selbstverständliches, selbst in so einem relativ kleinen Manga-Markt wie Deutschland. Und das ist dafür, kann man ihm nur größten Respekt ausstellen, finde ich. Ja, also mit den Deutschland-exklusiven Sonderbänden hat er wirklich etwas Einzigartiges geschaffen, das es so bisher noch nie gab und vielleicht auch nie geben wird. Man weiß es nicht. Ist natürlich die Frage, wie das jetzt fortgesetzt wird. Das werden wir natürlich alles sehen mit Herrn Walz, wie sich das alles verändern wird. Ich hoffe natürlich, dass der Kontakt weiterhin bestehen bleibt, so wie er bisher auch vorhanden war. Hab auch schon persönlichen Kontakt zu Marco Walz gehabt auf diversen Conventions und so weiter und so fort. Habe ihn immer auch als sehr nett wahrgenommen. Ich meine, er war ja vorher für Marketing, PR bei Egmont zuständig und ist jetzt dann entsprechend der verantwortliche Redakteur. Ja, wird man dann sehen, wie und wohin sich das Ganze entwickelt, ob wir weitere Deutschland-exklusive Sonderbände bekommen, ob diese Serie sozusagen fortgesetzt wird oder ob er vielleicht eine ganz andere Richtung einschlägt, ob er jetzt sagt, ja, wir holen dann mal irgendwelche anderen Spin-offs nach Deutschland, Zero's Tea Time oder das Theta-Spin-off zum Beispiel. Oder wir legen die Short-Stories nochmal neu auf oder wir machen was weiß ich was, bringen japanische Sonderbände nach Deutschland. Die Oder ob man einfach Anime-Film, sagt, ja? die Anime-Film-Comics wiederbeleben. Ja, das äußerst erfolgreiche Projekt. Ja, wird also abzusehen, abzuwarten sein. Wie sich Detective Conan jetzt in Zukunft entwickelt. Ich denke, wir haben da natürlich einen Bruch, dass wir jetzt einen neuen verantwortlichen Redakteur haben. Denn ich meine, also Steffen Hautog macht das seit 2001. Das ist fast genauso lang, wie Angela Merkel CDU-Parteivorsitzende ist, um das jetzt, diesen passenden Vergleich gerade mal schön einzubringen. Also das ist wirklich eine halbe Ewigkeit. Und dass jetzt diesen Wechsel gibt, das ist natürlich ja, ein herber Einschnitt. Aber trotzdem denke ich, wir dürfen positiv in die Zukunft blicken, nichtsdestotrotz. Und ja, ich wünsche natürlich, habe ich schon gesagt, Steffen Hautog weiterhin alles Gute. Ja, ich hoffe, er wird uns auch so noch erhalten bleiben. Vielleicht kann er ja mal aus dem Off nochmal ein bisschen berichten, wie es ihm ergeht. Ich hoffe, wir bekommen da doch noch einiges zu hören. Vielleicht sind wir da auch was ganz Großem auf der Spur und Steffen Hautog will neuer CDU-Vorsitzender werden. Und das ist alles überhaupt kein Zufall. Nein, Spaß natürlich. Es gilt natürlich, Steffen Hautog für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Ja, was für mich noch ein bisschen unklar ist, warum man jetzt bei den Detective Conan Weeklies einen Doppelvorsitz sozusagen hat mit Michael Peter und Marco Walz. Ja, mal sehen. Ich glaube, bisher war ja nur Steffen Hautog alleine dort eingetragen. Ob man vielleicht dieses Projekt jetzt auf zwei Schultern verteilen will. Ich meine, so viel ist ja auch nicht zu tun. So viele neue Kapitel gibt es ja eigentlich nicht. ja, mal sehen. Ja. Verstehe ich irgendwie nicht, warum man da Doppelfunktionen einführt. Ja, gut. Dann würden wir jetzt normalerweise auch weitermachen mit den Detective Conan Weeklies, aber wie schon gesagt, so viel ist da nicht zu tun, so viel ist hier heute nicht zu besprechen, denn es gab in letzter Zeit leider keine neuen Weeklies. Weiter geht's mit dem Detective Conan Manga dann am 28. November mit dem nächsten Kapitel, mit dem nächsten Fall. Werden wir dann zeitnah darüber berichten. Ihr lest es dann auf conannews.org, auf unseren ganzen Social-Media-Seiten und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Mal abwarten, was da passieren wird. Ja, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da sind wieder einige neue Manga erschienen, unter anderem Band 95, Zeros T-Zeit, Band 2 und der Täter ist Herr Hansawa, Band 3. Die sind alle erschienen. Und noch, ich meine, der Anime-Film-Comic zu Film 21 oder was war das? Nee, Naja. das war die Manga-Umsetzung von Film 21. Ah, Also, okay, das ist was anderes. Ja, die gut. werden ja immer noch mal von den Assistenten als Manga nachgezeichnet. Also quasi, die Filme werden wirklich ausgeschlachtet. Es gibt den Film, dann gibt es die Anime-Film-Comics, dann gibt es die Manga-Umsetzung, dann gibt es die Roman-Umsetzung. Ah, ja, die brauchen wir natürlich alle. Und wir in Deutschland Natürlich, haben nur die sonst ist man kein echter Anime-Film-Comics. Fan. Ja, das stimmt. Ich will ja echter Fan sein, aber in Deutschland haben wir nur die Anime-Film-Comics, die auch bisher nicht fortgeführt wurden. Ich glaube, Film 17 und 18, nicht wahr? Die vier Bände. Ah, schade, dass es da eigentlich nicht weitergeht, aber ich kann es durchaus verstehen, dass sich das nicht lohnt. Ja, umso mehr hoffe ich natürlich, dass mit neuen Bänden von Zero's T-Zeit und der Täter ist Herr Hansawa vielleicht mal auch mal ein Deutschland-Release in nahe Zukunft rückt, denn je mehr Zeit vergeht, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass sowas nach Deutschland kommt. Ich bin da ja tatsächlich sehr optimistisch, was beide Serien angeht. Ich weiß gar nicht, wo ich optimistischer sein sollte. Denn also das Täter-Spin-Off, das ist ja sowas, den Täter, den kennt ja jeder. Jeder Detective Conan-Fan. Und ich denke, das kann sich auch ganz gut verkaufen, während Zeros T-Zeit. Ja, Bourbon ist ja vor allem in den aktuelleren Kapiteln, ich glaube, wann ist er das erste Mal aufgetreten? In den 70er-Bänden, ist ja erst seitdem so ein gewisser Hype. Die Fans von ihm würden die Bände natürlich kaufen, aber ich weiß nicht, ob er diese große Bekanntheit hat, dass sich das mehr lohnen würde als das Täter-Spin-Off oder dass sich überhaupt eins von beiden lohnen würde. Mal sehen. Ich hoffe jedenfalls, dass irgendeins von beiden oder vielleicht sogar beide mal nach Deutschland kommen. Ich denke, das kann sich sehr lohnen. Das kann sich auf jeden Fall lohnen, denn in Japan lohnt sich das aktuell auch. Wir haben nämlich, es war quasi so eine kleine Con-Apokalypse an den japanischen Verkaufscharts, weil das Ding ist, Con hat eine nette Aktion gemacht, die haben alte Bände nochmal neu aufgelegt, wo sie dann in solche Karten reingelegt haben. Das sind solche kleinen Karten. Einer ist ist irgendwie der Schülerausweis von Shinichi. Mhm. Das andere ist ein Dienstausweis von Bourbon. Das andere ist irgendwie Haibaras Schulkarte. Solche kleinen netten Kärtchen, Postkarten quasi, die in verschiedenen Bänden eingelegt sind. Und dann, wenn man sich halt alle will, dann muss man halt in den Laden gehen und alte Bände gucken, bestimmte. Es waren nämlich die Bände 1, 18, 30, 37, 42, 46, 57 und 89. Und dazu noch Täter Spin-Off 1, 2, Zero's T-Zeit 1 und die Toro Amoru Selection, was so ein sonderbares Ärmel noch in Deutschland. Da waren überall Karten beigelegt und plötzlich zwei Tage vor dem Release von den neuen Bänden, am 18. Oktober, plötzlich an den täglichen Charts, die Top 500, auf einmal 14 Con-Bände drin von den alten Sachen. Genial! Ja, und dann am Ende, wir hatten dann für die erste Verkaufswoche 15. Oktober bis 21. Oktober auf den Oricon, ist in Japan die den physischen Buchverkaufsmarkt charten, auch mit Zahlen. Und da haben wir dann Con Nummer 95, der neue, mit 380.000 Exemplaren auf Platz 1. Dann Zero's T-Zeit 2 mit 231.000 Exemplaren. Das Täter-Spin-Off Nummer 3, also die Neuveröffentlichung mit 83.000 Verkäufen. Also T-Zeit verkauft sich wesentlich besser auch als der Täter. Selbst mit einem Band weniger. Verständlich, ja. Ja, und dann haben wir noch halt eben von den alten Sachen tatsächlich alles auf den Charts. Zero's T-Zeit 1, 33.000 Exemplare nochmal verkauft. Täter 1, 2, jeweils 18.000. Und tatsächlich Detective Con Nummer 89 und die 57. Beide haben auch nochmal 16.000 Exemplare verkauft. Dank dieser Kartenaktion und konnten sich damit auf Platz 44 und 48 auf den wöchentlichen Top 50 Charts platzieren von Oricon. Was, kein Wunder, dass schon Sunday komplett auf Con setzt, weil nichts anderes verkauft sich noch richtig im Magazin und dafür Con verkauft sich richtig gut und die Serie ist noch lange nicht tot, wo Leute immer sagen, oh, in Japan rennt sich das nicht langsam so tot? Nee. Ja, ich bin auch immer noch sehr begeistert, was in Japan da abgeht, auch mit den jährlichen Kinofilmen und so weiter und so fort. Das ist ja immer noch ein riesengroßer Hype, der gefühlt jedes Jahr größer wird. Mal absehen, wie es dann im nächsten Jahr ist mit dem Kaito-Kid-Film, aber ich denke auch, da werden auch wieder die Buden eingerannt werden. Ist natürlich die Frage, ob sich die beiden Spin-Offs hier auch in Deutschland so rentieren, denn wenn man ein Spin-Off zu einer bestehenden Serie herausbringt, das verkauft sich vielleicht in Japan wie geschnitten Brot, in Deutschland ist es dann doch etwas, Ja, man kann auch viele Argumente dagegen finden. Beim Täter kann man sagen, ja, Humor ist mit Übersetzung und so immer so eine Frage und geht das? Und Zero's T-Zeit hat ja auch wirklich nur Zero und sonstige Nebencharaktere, aber halt keiner von den großen Charakteren aus Detective Conan, wie zum Beispiel Conan, der ja immer beim Täter nochmal ab und zu auftaucht, bei Zero's T-Zeit ja gar nicht. Zieht das? Vielleicht, also sollte Film 22 zu uns nach Deutschland kommen? Irgendwann in irgendeiner Form? Vielleicht. Man weiß es ja nicht. Vielleicht kann man in der Zeit darüber nachdenken, ob man irgendwann mal testweise die UST-Zeit Nummer 1 irgendwie als Manga-Verlag parallel dazu an den Start kriegt. Weil also eine bessere Chance irgendwie für einen Amuro-Push, den es ja in Japan gibt. Amuro geht ja durch die Decke, deswegen gibt es das Spin-off mit ihm. Gerade auch für den Film 22. Und die einzige Chance, die ich so sehe, dass man in Deutschland irgendwie so einen Amuro-Push kriegt, ist, wenn man eben sollte Film 22 nach Deutschland kommen, dass man das dann parallel dazu in Kombination macht und hofft, dass das irgendwie zieht. Oder vielleicht haben sich auch alle nach Amuro gesehnt und der erste Band verkauft 1 Million Exemplare in einer Woche in Deutschland. Ja, man weiß es nie, aber ja, ich finde, man muss auch dann deutlich klar machen, dass die beiden Spin-offs oder welches auch immer vielleicht kommt, dass das getrennt von Detective Conan auch lesbar ist, also dass man jetzt nicht alle 95 Bände oder so gelesen haben muss, um Zeros T-Zeit zu verstehen oder um das Täter-Spin-off zu verstehen, denn das funktioniert ja beides vollkommen unabhängig, wie schon gesagt, während man bei Zeros T-Zeit natürlich Burbage schon kennen sollte, ist ja klar. Aber beides kann man natürlich vollkommen unabhängig lesen. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland so funktioniert, das so losgelöst zu betrachten. Denn damit sich das verkauft, muss man natürlich auch in gewisser Weise diesen Detective Conan-Bezug herstellen. Das ist natürlich ein schmaler Grat. Wir hatten ja auch schon mal diesen Gosho Aoyama Sonderband. Gosho Aoyamas Collection oder wie hieß der? Weiß ich gerade gar nicht. Der hat ja auch extra die Conan-Mauer als Bandhintergrund, was ja im Japanischen, glaube ich, auch nicht der Fall war. Da haben wir auch mal einen speziellen Podcast zu gemacht, zu dem Sonderband übrigens. Ja, vielleicht macht man bei Zero Suicide dann auch die Conan-Wand hinten drauf. Ja, ich hoffe nicht. Naja, Ja. also immerhin hat Zeros T-Zeit, das ist ja der Vorteil da. Es heißt, wir nennen es zwar immer nur Zeros T-Zeit, aber offiziell heißt es ja Detektiv Conan Zeros T-Zeit. Und das Ja, Täter-Spin-off genau. heißt ja auch Detektiv Conan Doppelpunkt. Also, das Steht auch auf dem zumindest. Cover auch mal mit drauf, ne? Das Ja. Conan-Logo ist da mit drauf auf den Covern der Genau. Bände, Ja. nicht? Doch, doch. Quasi, es sieht fast so ein bisschen zombie-mäßig auf, weil das so das Detektiv Conan-Logo und die Logos von dem Täter-Spin-off und so, die sehen halt nicht so ähnlich aus. Es ist dann so Detektiv Conan, dann was anderes dran geklatscht. Fast ein bisschen Frankenstein-mäßig. Ja, ja gut. Mal sehen, was sich da vielleicht in nächster Zeit entwickelt. Das ist ja momentan einiges hier im Wandel beim verantwortlichen Redakteur, wie gesagt. Wir machen jetzt aber weiter mit dem Anime in Japan. Wir kommen heute ja gut voran. Den Episoden 916, 917, das Kendo-Turnier der Liebe und der Schlussfolgerung Teil 1 und Teil 2. Und ich übergebe an Lasse. Genau. Wir befinden uns auf dem Vormarsch zu den Umsetzungen von Kapitel 1000, die ja im Januar kommen. Und deswegen war klar, wir brauchen jetzt noch die nächsten drei Manga-Fälle müssen in den nächsten 3 Monaten kommen. Und so wie es ja aussieht, kommt hier im Monat einer. Deswegen hier jetzt der Kendo-Turnier-Fall aus Band 93-94, die ja beide schon lange in Deutschland verfügbar sind. Das heißt, findige Leser wussten vorher schon mehr. Heiji Hattori ist für ein Kendo-Turnier in Tokio zusammen mit Kasua, die natürlich mit ihrer Schule angereist ist, und will das Turnier gewinnen, an dem auch wieder Sushi Okita teilnimmt, der ja bereits beim anderen Kendo-Turnier-Fall mal ein Cameo geben durfte, der ein Charakter aus Gosho Aoyamas vorheriger Serie Yaiba ist. Der nimmt daran teil, ist wie immer Heijis Rivale und Heiji möchte ihn besiegen und dann am Ende Kasua seine Liebe gestehen. Unterdessen passiert ein Mord an einem Kendo-Schiedsrichter, an dem den Ran und Conan dann quasi über den sie stolpern auf der Suche nach einer Toilette. Und dabei gibt es einen blinden Mann nur, der als Zeuge dient, drei Verdächtige und Sushi Okita mischt sich auch in den Fall ein und darf diesmal auch tatsächlich ein paar Sachen sagen. Er hat jetzt zum ersten Mal auch einen Synchronsprecher. Tatsächlich für so einen Charakter, der so lange dabei ist und schon in Yaiba aufgetreten ist, wurde jetzt zum ersten Mal vertont. Manche Leute wollten ja, dass er, weil er ähnlich aussieht wie Heiji und Shinichi, dass er von Kape Yamaguchi gesprochen wird, dem Synchronsprecher von Shinichi und Kaito. Das ist aber nicht passiert, glücklicherweise. Und Heiji mischt sich auch noch in den Fall ein und es geht dann quasi am Ende darum, wir müssen den Fall lösen, bevor das in einer gewissen Zeitlimit, damit das Turnier nicht abgebrochen wird und Heiji Kasu seine Liebe gestehen kann, was ein bisschen Eben, die Liebe und die Schlussfolgerung. Im Kendo-Turnier, Momichi Oka mischt cameo-mäßig auch noch so ein bisschen im Hintergrund rum. Und eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert ist, als Trivia-Fakt, ist, dass Takeshi Onimaru auftaucht, der Bösewicht von Yaiba, der im japanischen Original Anime von Yaiba und in der Conan OVA 1, Conan vs. Kid vs. Yaiba, von Ryo Horikawa gesprochen wird, der in Conan auch Heiji spricht. Und in der OVA hat er ihn auch gesprochen. Und wenn du dich vielleicht an einen Zombie-Fall erinnerst, in der Zombie-Villa, Ja, klar. da hatte Heiji ja so ein, da dieses Filmschwert da genommen. Und das war in Conan war das so eine Filmattrappe, aber in Yaiba war das das Schwert von dem Charakter, den der Synchronsprecher von Heiji in Yaiba gesprochen hat, Onimaru. Nur war das jetzt so, dass in dieser Folge jetzt auf einmal Onimaru einen neuen Synchronsprecher bekommen hat. Und es nicht Ryo Horikawa war. Was keiner verstanden hat, aber es war jetzt irgendwie anders. Aber er trägt eh nichts zur Lösung des Falls bei, den natürlich Kon und Heiji in Angriff nehmen und Sushi Okita auch. Er hat da nämlich eine ganz eigene Weise, an den Fall ranzugehen und so. Müssen Conan und Heiji im Namen der Liebe den Fall rechtzeitig lösen. Genau. Ich finde diesen Fall, wir haben ja letztens auch nochmal in Band 94 drüber gesprochen, im Band 94 Podcast. Ich finde diesen Fall richtig gut, muss dafür aber in Anime-Form natürlich ein paar Abstriche machen, weil solche Szenen wie zum Beispiel, wo Okita mit ranflirtet und dann von Heiji mit dem Bambusschwert eins auf den Kopf bekommt. Das ist im Anime halt, die Animation ist halt total lasch. Der ist halt quasi, schlägt ihm auf den Kopf. Das hat überhaupt keinen Impact. Das ist überhaupt keine, das ist halt so ein Tisch. Und im Manga war das wirklich so ein richtiger Tisch. Wenn Ja, man das, genau. ja, total. Ja, und dann auch am Ende. Manche Action-Szenen, ja, das ist halt, da merkt man halt die schlechte Qualität des Anime teilweise, was ich ja auch immer wieder anspreche, aber bei den Manga-Umsetzungen ist es halt so, dass man diese gute Vorlage hat vom Manga, was ich ja auch schon mal bei dem Fall, wo Eri entführt habe, zum Beispiel angesprochen habe, wo es dann manche so große Momente gibt im Manga, was dann ja wirklich auch eine halbe Seite oder so ist. Und dann so wo man eine Zeichnung hat, die halt so einen richtigen Impact hat, und im Anime ist es dann halt so, ja, hier ist es was jetzt auch irgendwie, und das ist halt super schade. Aber ansonsten fallmäßig, storymäßig und so, wie in der Manga-Vorlage, finde ich diesen Fall richtig stark. Ja, fand ich auch sehr gut umgesetzt tatsächlich. Dieser blinde Mann, der dann nur etwas gehört hat, ist natürlich wieder sehr, sehr genial. Fand ich auch schön, das nochmal als Anime-Umsetzung entsprechend zu sehen. Ja, kann man sonst auch nichts weiter dazu sagen. Hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Ja, wäre ich auch wieder bei, keine Ahnung, 4 von 5 Kendo-Schwertern. Ja, bisschen Brisanz natürlich rausgenommen und also wie du schon sagtest, fand ich tatsächlich auch bisschen. Ja, lasch das alles. Und was ich auch schlimm fand, war teilweise die Zeichenqualität, wo ich ja sonst nicht so sehr dahinter bin, aber wenn man dann tatsächlich sieht, wie über mehrere Sekunden das gleiche Bild dort benutzt wird und einfach nur der Mund auf und zu gemacht wird, das tut dann irgendwann schon weh. Also wenn das tatsächlich sehr, sehr aggressiv auffällt beim Schauen. Man kann es auch geschickter gestalten und mal hin und her wechseln oder was ich was. Also, ja, naja. Ja, gut, dann machen wir weiter mit einer Filler-Episode. Wir hatten ja noch nicht genug davon in letzter Zeit. Die große Verfolgungsjagd des Mini-Polizeistreifenwagens ist auch ein schöner Zungenbrecher, Episode 918. Ja, da sind natürlich erstmal Yumi und Naeko Mieke unterwegs in ihrem kleinen Mini-Polizeistreifenwagen, wie es dann ja offenbar so schön heißt. Fahren halt ein bisschen durch die Gegend und überlegen sich, wir hatten in letzter Zeit gar nichts mehr zu tun, wir hatten gar keinen großen Fall, wir sind ja immer nur diese Politessen, wir haben ja gar nichts zu tun, oh, so langweilig, ich möchte auch mal einen großen Fall haben, sagen natürlich vor allem Yumi. Dann wollen die beiden zu einem Food-Festival fahren, das in der Nähe stattfindet, weil Yumi vor allem Hunger hat. Naeko sagt aber, wir haben noch so viel zu tun, wir können doch nicht einfach da anhalten während unserer Dienstzeit und dort etwas essen, das geht nicht, lass mal lieber weiterfahren. Aber während sie dort an der Kreuzung davor, vor dem Food-Festival stehen, vor der Halle, in der das stattfindet, kommen dann die Detective Boys auf sie zugelaufen, also ohne Ei natürlich und auch ohne Genta. Denn Genta wurde offenbar entführt. Oha, jetzt beginnt also der große Fall, den die beiden Verkehrspolizistinnen dann endlich mal auf der Spur sein können. Genta ist verschwunden. Conan, Ayumi und Mitsuhiko erklären den beiden dann auch noch, was genauer vorgefallen ist. Auf dem Food Festival, wo die vier waren, war Genta plötzlich nicht mehr da. Die haben dann alles abgesucht, haben dann gerufen, Genta, wo bist du? Was ist mit dir passiert? Er hat sich nicht vollgefressen, sondern wurde tatsächlich von zwei mysteriösen Verbrechern in Gewahrsam genommen. Denn als die drei auf der Suche nach Genta vor das Gebäude treten, sehen sie Genta in einem kleinen Van davon fahren. Vorne sitzen die beiden Verbrecher und hinten sitzt er mit zugeklebtem Mund und klopft ganz bedrübbelt an die Scheibe des Autos. Und die Detective Boys wissen, Genta wurde entführt. Boah, lass ihn mal verfolgen. Und weil gerade Yumi und Naeko in der Nähe sind, nehmen sie dann die Verfolgung auf. Das schaffen sie natürlich über das Detektivabzeichen. Also sie rufen natürlich erstmal Genta an und gucken, ob er sich vielleicht irgendwie melden kann, was natürlich nicht funktioniert, weil er noch seinen Mund zugeklebt hat. Aber über die Radarbrille können sie dann die genauere Verfolgung aufnehmen und ihn orten und hinterherfahren mit paar, mehr oder weniger spannenden Verfolgungsjagd-Szenen. Die Verbrecher entkommen allerdings zunächst, denn Genta stellt sich ein bisschen ungeschickt an und dadurch werden die beiden Verbrecher auf das Detektivabzeichen aufmerksam und zerstören das natürlich. Da haben sie gar keine Anhaltsspur mehr von den beiden Verbrechern und von Genta. Das lässt Conan dann, dann überlegt Conan ein bisschen, was man noch als Anhaltspunkt nutzen könnte und erinnert sich, dass er die beiden Verbrecher doch auch schon mal auf dem Food Festival gesehen hat, wie sie mit einer dritten anderen Person kommuniziert haben über Handzeichen. Denn der eine Verbrecher hat so eine 2 gezeigt mit Daumen und Zeigefinger. Und das hat er zu 1 gewechselt, und während er die Hand immer hin und her geschwenkt hat, um dem anderen so ein Signal zu geben oder was auch immer. Sie vermuten dann zunächst, dass das mit dem Unterschied zwischen europäischen und japanischen oder amerikanischen, da hatten wir neulich auch mal einen Fall zu mit der Zählweise, dass die Japaner ja erst mit dem Zeigefinger anfangen zu zählen, während wir als Europäer ja die 1 mit dem Daumen zuerst zählen. Sie vermuten dann, dass damit das Warenhaus 21 am Hafen gemeint ist, wo die Übergabe stattfinden soll, oder eine geheime Übergabe der Verbrecher. Conan schlussfolgert dann allerdings, das sind doch nicht die europäischen und japanischen Handzeichen oder Zählweise, sondern das ist die Zählweise bei Auktion, wo man mit einer geschwenkten Hand nochmal ein bisschen was dazu zählt. Also ist die 76 hier gemeint, und dann machen sie sich alle auf zum Warenhaus 76 am Hafen, wo die Übergabe stattfinden soll. Da sind die Verbrecher auch schon, die gerade mit einem anderen paar Aale dealen. Das sind offenbar seltenere Aale. Und dann gelingt es denen natürlich, Genta zu befreien. Was auch sonst. Also, ja. Sorry für den Spoiler hier am Ende. Ob es ihnen natürlich gelingt, Genta zu befreien, das schaut ihr am besten selbst in der Folge 918. Also, von der Bewertung her, ich fand's an sich ganz nett gemacht, dass mal Yumi und Naeko hier auftauchen und sozusagen auf der Spur von einem etwas größeren Fall sind. Der ist allerdings tatsächlich etwas banaler als zunächst gedacht. Und so eine inszenierte Entführung, die dann auch wieder weder Hand noch Fuß hat, und dass sich Conan dann plötzlich mittendrin an Sachen erinnert von dem Food Festival, wo er auch schon länger hätte drauf kommen können, dann wären die einfach sofort zu dem Hafen gefahren. Also, es wirkt für mich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Nett für zwischendurch, muss man aber nicht unbedingt gesehen haben. Von daher, ich gebe mal 2 von 5 Mini-Polizeistreifenwagen. Ja, man muss sagen, Naeko und Yumi retten diese Folge quasi. Also ohne die beiden, dass man sich da die nochmal nimmt und mit diesen Charakteren nochmal ein bisschen sich Humor in diesen Folgen, in diese Folge reinholt, das hilft wirklich. Also ansonsten wäre ich da auch irgendwie bei, ja, 1,5 oder so gewesen tatsächlich, weil es ist halt wirklich langweilig fast sonst. Ja. Und dann halt solche Szenen, natürlich wahrscheinlich eine der größten war dann halt, wo Yumi und wo sie dann im Verkehr nicht durchkommen. Ja. Und Yumi, die erstmal per Lautsprecher alle zusammenscheißt, dass sie machen mal ihr Face Platz und so. Und dann dann alle Autofahrer fahren sofort zur Seite, weil Yumi ausrastet. Und anhand solcher Szenen kann sich die Folge dann so ein bisschen retten ins Territorium, wo man sagt so, ach ja, und Yumi und Naeko hat man ja nicht oft, also kann man sich bestimmt mal angucken und so. Ja, da wäre ich auch so bei 2 von 5. Ich meine, also war natürlich tatsächlich ganz lustig, aber ist auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass sie dann da mitten im Stau stehen mit dem Polizeiwagen, dann machen sie die Sirene an, niemand fährt zur Seite, alle bleiben sie weiterhin da stehen, als wäre nichts gewesen, und als dann Yumi plötzlich das Megafon rausholt und erstmal richtig rumbrüllt, lauter als der Alarm da auf dem Dach, da fahren sie alle sofort zur Seite und machen Platz. Das ist halt ein bisschen... Ja, naja, man sollte es mit dem Anime-Humor sehen. Fand ich aber dann auch tatsächlich ganz gut. Und wie du schon sagtest, das rettet die Folge natürlich auch ein bisschen. Weil auch Yumi und Naeko natürlich jetzt nicht so häufig im Anime zu sehen sind und auch in Filler-Episoden eigentlich nicht so häufig. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mal einen Filler gab mit Naeko Mieke bisher. Oder ob das ihr Filler-Debüt ist sozusagen. Ja, fand ich demnach auch gar nicht mal so schlecht. Ja, also nicht jedenfalls besser als andere Filler sein könnten. Ja, gut, dann war es das auch schon mit den Episoden. Wir haben noch die nächsten Episoden, die dann kommen im November, und da weiß Lasse wie gewohnt mehr. Genau, dann wie erwähnt bereits am Anfang kommt der nächste Manga-Fall, den wir vor Kapitel 1000 im Januar bekommen, nämlich das geheime Café des Oberschülerinnen-Trios Teil 1 und 2. Am 3. und 10. November, Folge 919, 920, basierend auf den entsprechenden Fall in Band 94 des Manga. Wie gesagt, deutsche Leser wissen mehr. Und dann bekommen wir noch 2 Filler im November, 921, die Fahrgemeinschaft in mörderischer Absicht, und 922, die verschwundenen Detective Boys. Nachdem sie also letzten Monat Models wurden, sind sie jetzt verschwunden. Und dann ist auch schon dank den Fanszeitungen, das ist jetzt nicht mehr November, sondern schon mal ein kleiner Ausblick auf Dezember. Am 1. Dezember kommt nämlich auch ein einteiliger Filler, 923. Ein Tag ohne Conan. Was ja vom Titel her so klingt, fast. Da, ich musste da sofort an diese alte Filler-Folge denken: Kein Fall für Conan. Ah, ich hatte jetzt spontan im Kopf, es gab doch mal diesen einen Tag mit Hey G. Oder wie war das? 3 Tage waren das sogar. Ja, das hätte ich jetzt spontan im Kopf gehabt, aber... Ja, aber so einen einteiligen Filler, einen Tag ohne Con, da denke ich halt so an Keinen Fall für Con, was so ein bisschen, was dann so eine Episode werden könnte, die halt mit den Klischees der Serie so ein bisschen spielt und da irgendwie was, ein bisschen was anderes macht. Oder es ist halt ein Tag, wo Con krank ist und die Detective Boys haben einen normalen Fall und sind ganz allein unterwegs. Ja, wer weiß, dann im Dezember... kommt er ja vermutlich noch eine Woche mindestens Pause, wegen Neujahrsfeierlichkeiten und so. Und dann müssten noch 2 Manga-Folgen kommen, nämlich auch aus Band 94. Und damit sind wir jetzt eigentlich, dadurch, dass wir jetzt quasi diesen Rhythmus haben, dass wir die 3 Fälle in 3 Monaten bis Januar durchhaben müssen, haben wir dadurch immer in den Monaten bis jetzt eine ziemlich gute Mischung an Filler- und Manga-Folgen. Was gut ist, aber andererseits denkt man sich auch, ja, wir kommen dem Anime, dem japanischen Manga aber auch schon ziemlich nahe. Was erwartet uns denn da nach dem Januar an Filler-Folgen? Aber gut, wenn die Umsetzung von Kapitel 1000 im Januar toll wird, dann brauche ich danach den Anime auch gar nicht mehr. Da ist Content vorbei. Nein. Ja, Gut, dann sind wir heute auch schon durch mit dem News-Podcast. So viel gab es ja nicht zu besprechen. Wie gesagt, das große Highlight sind tatsächlich ja die neuen Folgen, die jetzt bei ProSieben Max laufen. Ich denke, wir werden da noch einen speziellen Themen-Podcast zu machen, um mal auf die genauen Einzelheiten einzugehen, was sich auch im Laufe der neuen Folgen geändert hat. Wie es zu den neuen Folgen kam, ein paar Hintergründe dazu und so weiter und so fort. Ich denke, das kann nicht schaden. Das wird dann die nächste Zeit noch kommen. Es steht natürlich auch noch der Sonderband zu Aufgewacht Kokoro an und so weiter und so fort. Ihr kennt unser ganzes Programm, neue Manga-Bände, da sind wir natürlich immer am Start. Ansonsten verweise ich noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr findet uns bei Twitter, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, instagram.com/connennews, youtube.com/connennews. Da haben wir übrigens vor kurzem die 1412 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür. Was haben wir noch? Bei iTunes sind wir zu finden als Connencast und wie gesagt unser Discord, da könnt ihr gerne beitreten. Da sind wir glaube ich schon über 500 Mitglieder momentan. connennews.org/discord, da findet ihr den und vielleicht habt ihr auch die Chance, demnächst mal mit Tobias Müller oder anderen wichtigen Personen zu plaudern, die vielleicht auch dann mal wieder vorbeischauen. Die Möglichkeit besteht ja immer, auch vollkommen unangekündigt, also da muss man dann schon zufällig aktiv sein, um das mitzubekommen. Am besten natürlich immer aktiv sein, das empfiehlt sich am allermeisten. Unser Wiki, connenwiki.org, connenforum.org ist unser Forum, wo wir auch viel über die neuen Folgen diskutieren. Und connennews.org, wo ihr immer eine Wochenvorschau für die ProSieben Max Folgen bekommt und weitere News natürlich auch, zum Beispiel auch zu den japanischen neuen Kapiteln. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.